Es war 1903 zwischen England und Japan ein Bündnis zustande gekommen, das seinen Zweck sehr bald erfüllte. Japan begann schon 1904 den Krieg gegen Russland, den Russland unter freimaurerischem Einfluss natürlich auch bereits beabsichtigt hatte. Japan tat seine Schuldigkeit. Russland wurde, wie England wünschte, militärisch geschwächt. Um aber dann Japan nicht zu stark werden zu lassen, wurde ihm im Frieden von Portsmouth in Nordamerika am 5. September 1905 jede Geldentschädigung nach dem Willen der unsichtbaren Väter vorenthalten, die selbstverständlich hinter dem Vertrag standen. Es hatte für England alles wie am Schnürchen geklappt, zugleich auch für die weitergehenden jüdisch-freimaurerischen Ziele. Das völkische Japan sollte erst in späterer Zeit als letzter völkischer Staat dieser Erde für das Aufgehen in die jüdische Weltrepublik reif gemacht werden, wenn man in Europa weitergediehen war. Dafür musste weiter die Entwicklung seiner Kraft vorsichtig gehemmt werden. Nicht voll erfolgreich, wenn auch erfolgreich genug, waren die unsichtbaren Väter bei der Revolutionierung des kaiserlichen Russland. Jüdisches Geld der Brüder Philanthropen des Bnei Bris-Ordens aus Amerika hatte in Russland zu Beginn des Yahweh-Jahres 1905, die Quersumme von 1905 ist besonders heilig, die Zahl 15, mit Hilfe freimaurerisch-nihilistischer und ostjüdischer Organisationen nach Weisung der unsichtbaren Väter den Zaren stürzen und eine nihilistisch-freimaurerische Regierung ans Ruder bringen sollen. Brüder Gutschow und Miljukow haben sich dessen gerühmt. Die Revolution 1905 wurde nachträglich als maurerische Federprobe bezeichnet. Die freimaurerischen Organisationen, die freimaurerischen Federn, sollten nur zur Probe angesetzt gewesen sein, um zu sehen, ob man auch tatsächlich mit ihnen schreiben könne. Auch die gleichen Brüder Bolschewiken wie später 1917 waren schon in diesen Jahren an der Arbeit. Es kam indes nur so, wie Bruder Holländer im gleichen Jahre in der ungarischen Großloge in Budapest in Bezug auf die revolutionären Vorgänge in Russland gewünscht hatte. Die Ostjuden und freimaurerischen Nihilisten waren damals nur die Bootsleute, die die gebildeten Hochgradbrüder zur Insel der Seligen, das heißt in die Volksvertretung, die Duma Russlands, brachten. Am Yahweh-Tage, dem 30.10.1905, erließ der Zar ein Manifest über Wahlrecht und Kompetenz der Duma. Sie wurde entsprechend der Volksvertretungen der anderen Staaten Rückhalt für die planmäßige freimaurerische Arbeit zur Zerstörung des Staates. Wie stark die Freimaurerei damals trotz hundertjährigen Verbotes in Russland war, wie sehr sie in Abhängigkeit vom Großorient in Frankreich stand, zeigt allein die Tatsache, dass sich die Partei, die vor allen anderen verfreimaurert war, Cadet, also Kadetten nannte, nach der Rue de Cadet, der Straße des Sitzes des Großorients in Frankreich, Rue de Cadet Nummer 16. Die zaristisch-staatliche Autorität hatte indes noch einmal in Russland den Anstrengungen der Juden, Freimaurer und Jesuiten, welch letztere dabei natürlich zur nachhaltigen und erbarmungslosen Zerstörung der orthodoxen Kirche nicht fehlen durfte, widerstanden. Das Herrscherhaus, das Volk, der Staat, das Heer und die orthodoxe Kirche waren erhalten geblieben, wenn auch das Ansehen des Herrscherhauses und der Staatsgewalt stark gelitten hatte. Da die Vorbereitungen der unsichtbaren Väter für den Krieg gegen die Mittelmächte schon weitgehend gefördert waren und Zeit schon allein wegen des Herannahens der 25-jährigen Wiederkehr des Entschlusses zur Weltrevolution im Jahre 1914 nicht verloren werden durfte, musste nunmehr wider Willen mit dem zaristischen Russland gerechnet werden. Die unsichtbaren Väter stellten es ohne Skrupel als Werkzeug der Vernichtung Deutschlands und Österreich-Ungarns in ihre Pläne ein. Es sollte aber dabei von Frankreich und von England und von Juda unmittelbar noch planmäßiger und schärfer jüdisch-freimaurerisch durchseucht werden, damit es nie eigene Wege gehen könnte, falls es dennoch zur Besinnung kam. Das kaiserliche Russland ging leider auch in diese Falle. Alle Zusammenkünfte des deutschen und russischen Kaisers nutzten nichts. Abmachungen, die sie getroffen, wie die Abmachung von Björkö im Jahre 1905, wurden für nichtig erklärt. Diese Abmachungen bezweckten auf Anregung des deutschen Kaisers den Abschluss eines Schutz- und Trutzbündnisses zwischen Deutschland und Russland, das den Frieden in Europa für lange Zeit hinaus gesichert hätte und den anderen Staaten die Möglichkeit geben sollte, sich anzuschließen. In der Tat hätte die Ausführung dieser Absicht den Völkern Frieden und Leben gewähren können. Sie würde die jüdische Verschwörerpläne, wie gerade das entgegengesetzte Erstreben, auf lange Zeit hinaus sehr erheblich gestört haben. Darum wurde durch Geheimorganisationen dieses Friedenswerk sabotiert. Deutsche und Russen durften sich nicht finden. Russland musste an die Entente gefesselt bleiben, zur Mitarbeit gegen Deutschland gewonnen und dabei zum Untergang reif gemacht werden. Die Einkreisungspolitik der unsichtbaren Väter, vertreten durch den König des Goyim-Volkes von England, Bruder Eduard VII., hatte durch die Annäherungspolitik Englands an Russland, die mit dem Herbst 1905 einsetzte, einen starken Schritt nach vorwärts getan, auch wenn politische Abmachungen zwischen Goyim-England und Goyim-Russland eine Zeit lang noch ausstanden. Die Völker beider Länder näherten sich aber stetig. Für die Goyim muss man alles recht mundgerecht machen, dann schlucken sie auch die tödlichsten Giftpillen.